Deutschlandradio Kultur. Hi Kakadu-Fans, die Stimmung steigt. In genau 2 Wochen ist Heiligabend. Hochzeit für alle Weihnachtsmänner, auch im Kakadu-Sonntagshörspiel. Viel Spaß wünscht euch, Susanne. Wenn die Leute auf den Straßen durch die Läden rasen, wenn sie schimpfen, drängeln, fluchen und Geschenke suchen, wenn die Menschheit schubst und rennt, dann ist ganz bestimmt Advent. Oh wei, oh wei, oh Weihnachtszeit. Oh wei, oh wei, oh Weihnachtszeit. Wenn der Kirschbaum blüht bei satten 30 Tagen im Schatten, oder wenn's ununterbrochen regnet schon seit Wochen, wenn es ganz bestimmt nicht schneit, ist ganz sicher Weihnachtszeit. Oh wei, oh wei, oh Weihnachtszeit. Oh wei, oh wei, oh Weihnachtszeit. Kehrt nach Kämpfen und Getue Frieden ein und Ruhe. Schneit es draußen große Flocken und es klingen Glocken. Ist es so, wie's früher war, dann ist sicher schon Neujahr. Oh wei, oh wei, oh Weihnachtszeit. Oh wei, oh wei, oh Weihnachtszeit. Die schöne, aber auch stressige Weihnachtszeit, besungen von den Jungs der Band Sechszylinder. Weihnachten ist halt beides. Vorfreude, aber auch Vorbereitungshektik. Und zwar nicht nur bei uns Menschen, auch bei den Weihnachtsmännern. Sie müssen sich immer etwas Neues einfallen lassen und das kann ganz schön anstrengend sein. Davon erzählt die Geschichte von Hermann Löns, gelesen von Carmen Maria Anthony. Der allererste Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen. So wollte er es. Das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es nicht sein, denn er hatte nur so und so viel auszugeben und mehr nicht. So stapfte er denn durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzweg war. Dort wollte er das Christkind treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben. Schon von Weitem sah er, dass das Christkind da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkind hatte ein langes weißes Pelzkleid an und lachte über das ganze Gesicht. Um es herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen und Weidenzweige, und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Wildschweine gab es etwas. Kastanien, Eicheln und Rüben. Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und grüßte. »Na, Alterchen, wie geht's?« fragte das Christkind. »Hast wohl schlechte Laune?« »Ja«, sagte der Weihnachtsmann. »Die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was? Ich weiß nicht. Das mit dem Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird.« Das Christkind nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dann sagte es, »Da hast du recht, Alter. Mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe auch schon daran gedacht, aber das ist nicht so leicht.« »Na, das ist das ja gerade«, knurrte der Weihnachtsmann. »Ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh vom vielen Nachdenken und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann weiter nichts haben als Faulenzen, Essen und Trinken.«

Das Christkind lachte über das ganze Gesicht und klatschte in die Hände. Und der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkind mit seinen goldsilbernen Flügeln. Da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat er. Und dann gingen beide den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit. Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Haus machten die beiden Halt. Das Christkind machte leise die Tür auf und trat ein. Der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte. Den stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter den Baum. Und dann verließen beide das Haus so leise, wie sie es betreten hatten. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber an dem Türpfosten, den das Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wusste er Bescheid. Er steckte die Lichter an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude am Weihnachtstag. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug, nach dem Kuchen und den Äpfeln. Sie sahen alle nur nach dem Lichterbaum. Sie fassten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wussten. Und selbst das Kleinste, das noch auf dem Arm getragen wurde, krähte, was es krähen konnte. Als hellichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Mannes, sahen das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um für sich und ihre Kinder auch das Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach. Jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an. Der eine so, der andere so. Aber Lichter, Äpfel und Nüsse hängten sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannten im ganzen Dorf, Haus für Haus, die Weihnachtsbaumlichter. Überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsbaum über ganz Deutschland gewandert und von da an über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern schon morgens beschert. Der allererste Weihnachtsbaum von Hermann Löns, gelesen hat für euch Carmen Maja Anthony. Nun stellt euch vor, ihr bereitet alles für den heiligen Abend vor. Der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen, der Braten brutzelt im Ofen, alle Verwandten sind da. Und da erfahrt ihr, Weihnachten fällt in diesem Jahr aus. Keine Bescherung, keine Geschenke, der Weihnachtsmann ist krank. Eine unglaubliche Geschichte und ein unglaubliches Hörspiel. Vor langer Zeit geschah etwas, was eigentlich nicht hätte geschehen dürfen. Oh! Ein Engel in Flandern von Sven Björnsson. Musik George Alexander und Andy Miles. Regie Angeli Backhausen. Jetzt gib ab, komm, gib ab! Jetzt gib mal, gib doch einmal den Ball ab! Vor langer Zeit geschah etwas, was eigentlich nicht hätte geschehen dürfen. Der Weihnachtsmann war krank geworden. Er hatte im Himmel mit den Engeln Fußball gespielt. Und der Teufel, mit dem sich ausgerechnet die Mannschaft der Engel verstärkt hatte, hatte den Weihnachtsmann böse gefoult. Jetzt saß der Weihnachtsmann da und stöhnte. Oh, mein Bein! Ach, dieser verflixte Teufel! Wie wir hören, war der Weihnachtsmann wirklich zu bedauern. Das Schlimmste aber war, dass das Unglück im November geschah, wo doch der liebe Gott absolutes Spielverbot für die gesamte himmlische Liga erteilt hatte. Weihnachten stand vor der Tür. Ganze 5 Wochen waren es nur noch bis zum Fest. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir Schlittschuhe und eine Mütze, weil ich immer lieber Weihnachtsmann. Ich wünsche mir eine Puppe mit langen. Wie sich jeder denken kann, war da im Himmel allerhand los. Tonnen von Briefen und Postkarten waren angekommen. Die Mitarbeiter des Weihnachtsmannes hatten sie gelesen und hatten sich die vielen Wünsche notiert, die Erwachsene und Kinder nun einmal zu Weihnachten haben. Damals waren das Brummkreisel, Schlitten, Schlittschuhe, Puppen, Puppenwagen, Ringe, Spangen, Hals- und Armketten, CDs und Videos, falls die jemand vermissen sollte, mussten erst noch erfunden werden. Kurzum, es waren schon damals so viele Wünsche, dass die himmlische Verpackungsindustrie Hochkonjunktur hatte. Millionen von Geschenkpaketen waren bereits auf Wolken gelagert und auf dem himmlischen Parkplatz abgestellt worden. Auf der Erde freuten sich die Menschen über das schöne Wetter, weil zum Regentransport keine Wolke mehr frei war. Es war also im Himmel allerhand los. Von himmlischer Ruhe konnte keine Rede sein. Was ist denn der Sack mit den Nüssen hin? Wie redest du denn vom Weihnachtsmann? Ich brauche noch eine neue Wolke. Pack auf! Ich habe hier noch 20 Puppenwagen. Der für die Planung der weihnachtlichen Erdenreise verantwortliche Engel begab sich zum Weihnachtsmann, um ihm über den Stand der Vorbereitung Bericht zu geben. Oh, mein Bein. Und mein Knie auch. Wie soll ich da mit dem großen Schlitten die Reise zur Erde antreten? Es sind ja noch ein paar Wochen Zeit bis zum Fest. Aber was ist, wenn ich auch da nicht reisen kann? Das ist unvorstellbar. Das ist noch nie da gewesen. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre es. Das wäre in der Tat eine Katastrophe. Darum müssen wir sofort etwas unternehmen. Jawohl, Weihnachtsmann. Sofort etwas unternehmen. Aber was sollen wir unternehmen? Wir müssen für mich einen Stellvertreter suchen, der notfalls für mich einspringen kann und an meiner Stelle zur Erde fährt. Einen Stellvertreter für dich? Ja. Nein, den gibt es nicht, Weihnachtsmann. Es wird doch einen Engel geben, der in meinen langen Mantel passt, der meine Stiefel tragen kann und der einen langen weißen Bart hat. Das Schlittenfahren, das werde ich ihm schon beibringen. Das mag sein, Weihnachtsmann, dass wir einen Engel finden, der all diese Eigenschaften hat. Aber du hast etwas Wichtiges vergessen. Er muss die Menschen so lieben, wie du sie liebst. Und so wie die Menschen sich in letzter Zeit verhalten, mit Missgunst, Zank, Streit und Kriegen, haben sogar wir im Himmel Schwierigkeiten, die Menschen zu lieben. Ich weiß. Ich weiß es, Engel. Leider stimmt es, was du sagst. Aber ich habe eine Idee. Wir suchen den Stellvertreter für mich nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Auf der Erde? Wo sollen wir denn da jemand finden? Und vor allen Dingen, wer soll da auf die Suche gehen? Du. Ich? Ja. Du wirst zur Erde reisen. Und ich weiß auch schon, wohin. Nach Flandern wirst du reisen. Das ist eine kleine Landschaft zwischen Burgund und den Niederlanden. Ich habe dort auf meiner letzten Weihnachtsreise Menschen gesehen, die mir gefallen haben. Fast jeder von ihnen passt in meinen weiten Mantel. Sie sind es auch gewohnt, lange Stiefel zu tragen. Denn sie müssen oft bei Regen und Wind aufs Meer zum Fischen. Vor allem aber, sie lieben ihre Mitmenschen. Sie sind alle aufeinander angewiesen, um das harte Leben in Flandern zu meistern. Am besten ist es, du machst dich gleich auf den Weg. Und gib dich nicht als Engel zu erkennen. Und noch eins, die Flandern sind derbe und trinkfeste Leute. Da musst du mithalten. Ich soll beim Trinken mithalten? Wer sich mit dem Teufel beim Fußballspielen verstärkt, der muss auch in Flandern beim Trinken mithalten. Und so machte sich der Engel auf den Weg zur Erde, um in Flandern einen Stellvertreter für den Weihnachtsmann zu finden. Es war der vierte Tag im Dezember, als der Engel einen kleinen Ort in Flandern erreichte, der so aussah, wie der Weihnachtsmann ihn beschrieben hatte. Eine Ansammlung von roten Backsteinhäusern gruppierte sich kreisförmig und in mehreren Reihen hintereinander um einen Platz, der mit groben Steinen gepflastert war. In seiner Mitte, in der sonst nur eine Holzbank und eine alte Laterne zu sehen waren, erhob sich ein schiefgeratener Turm von etwa 15 Metern Höhe. An seiner rechten Seite klebten, ebenfalls etwas windschief und aus roten Backsteinen gemauert, ein Kirchenschiff und ein kleines Gebäude, das wohl als Wohntrakt diente. Die Häuser, die den Platz umrahmten, hatten prächtige, breite Fenster und reich verzierte Giebel. Man konnte gleich erkennen, dass hier die besser gestellten Bürger des Ortes wohnten. Das waren die Kaufleute, die Geschäftsinhaber, der Arzt, der Apotheker und der Bürgermeister. Der Engel zog den weiten schwarzen Mantel enger um seine Schultern. Er fror. Der steife Wind blies vom nahen Meer über die Deichkronen hinweg bis in den Ort. Er beschloss, dort, bei den prächtigen Häusern, mit der Suche nach einem Stellvertreter für den Weihnachtsmann anzufangen. Der Engel nahm das Läuten der Glocken als Zeichen, nicht zu den prächtigen Häusern zu gehen, sondern gleich hier in der Kirche mit der Suche zu beginnen. Voller Hoffnung klopfte er dreimal an die schwere Eichentür. Nur herein! Die Tür ist nicht verschlossen! Vorsichtig betrat der Engel einen ziemlich großen Raum, den nur ein paar Kerzen beleuchteten. In einer Ecke, neben einem Kachelofen und hinter einem grob gezimmerten Tisch, entdeckte er eine Gestalt, die er nicht genau erkennen konnte. Seid ihr der Pfarrer? Ja, der bin ich. Und ihr seid fremd hier, nehme ich an. Kommt, tretet näher und setzt euch zu mir an den wärmenden Ofen. Ihr seht so müde und verfroren aus, als hättet ihr eine lange Reise hinter euch. Der Engel machte ein paar unsichere Schritte vorwärts in den halbdunklen Raum. Jetzt, da die Kerzen sich von dem Windzug beruhigten, der durch die geöffnete Tür in den Raum gedrungen war, konnte der Engel endlich die Gestalt besser erkennen, die zu der freundlichen Stimme gehörte. Es war ein hagerer Mann von beachtlicher Größe. Sowohl sein Hals wie auch seine Füße ragten weit aus dem Rock und den Hosenbeinen heraus. Das Auffälligste an dem Pfarrer aber waren seine Augen. Sie verrieten Liebe und Zuneigung. Ja, der Pfarrer könnte es sein, dachte der Engel. Hier, mein Herr, der Wein wird eure Lebensgeister wieder wecken. Der Engel dachte an die Worte des Weihnachtsmannes. Er nahm den Becher und... Oh, ich danke euch, Herr Pfarrer. Ein wirklich guter Tropfen. Der Pfarrer sah den Fremden erstaunt an. Das hatte er nicht erwartet. Also trank er seinen Becher nun ebenfalls in einem Zuge leer. Dann schenkte er einen zweiten Becher voll. Wie ich sehe, wisst ihr einen guten Tropfen zu schätzen. Ja, ihr seht schon viel erholter aus. Was kann ich sonst noch für euch tun? Der Engel trug sein Anliegen vor. Er sah den Pfarrer erwartungsvoll an. Der Pfarrer aber war über das Gehörte so verwundert, dass er nicht gleich antwortete. Der Engel dachte an die Worte des Weihnachtsmannes, wonach die Flandern trinkfeste Leute sind. Zum Wohl, Herr Pfarrer. Nun lasst es gut sein, mein Herr. Ihr müsst euch nicht mit der Trinkfestigkeit eines Flandern messen, auch nicht, wenn der ein Pfarrer ist, von dem man das Saufen eigentlich nicht erwarten sollte. Der Wein hat es in sich. Und es ist bestimmt die Wirkung des Weines, dass ihr mir mit einem solchen Anliegen kommt. Das ist schon eine tolle Geschichte, die ihr da erzählt habt. Unsere flandrischen Dichter hätten sie nicht besser erfinden können. Nein, nein. Aber wenn ich am Sonntag von der Kanzel herab verkünde, dass ich in diesem Jahr der Stellvertreter des Weihnachtsmannes sein werde, weil der im Himmel beim Fußballspiel vom Teufel gefault wurde, dann krümmt sich die Gemeinde vor Lachen in den Bänken. Sie werden denken, dass ich, ihr Pfarrer, das ganze Fass Wein auf einmal leer getrunken habe, dessen Inhalt zu meinem Leidwesen ein ganzes Jahr lang als Deputat Zutat reichen muss. Eine wirklich köstliche Geschichte. Ja, aber, mein Herr, ihr müsst mich verstehen. Mit allen Dingen, die mit dem Glauben und dem Himmel zusammenhängen, muss ich ernsthaft umgehen, besonders hier in Flandern. Ihr habt mir einen Spaß bereitet. Dafür meinen Dank. Doch nun, da ihr euch, wie ich annehmen darf, erholt habt, entschuldigt mich. Ich muss noch für den Sonntag die Predigt vorbereiten. Auch der Engel bedankte sich und verließ enttäuscht das Pfarrhaus. Einen Augenblick lang stand er ratlos da. Nur der Wind hörte seine Worte. Wie soll ich denn jetzt einen Stellvertreter für den Weihnachtsmann finden, wenn nicht einmal der Pfarrer dazu bereit ist? Inzwischen lag der Marktplatz im Dunkel des Abends. Als der Engel sich umdrehte, fiel sein Blick auf ein prächtiges Haus in der ersten Reihe. Es war heller erleuchtet als alle anderen. In dem Haus befand sich ein großer Laden, der die unterschiedlichsten Waren anzubieten hatte. Der Engel sah, dass viele Menschen ein- und ausgingen. Das prächtige Haus und das Geschäft gehörten dem Kaufmann Peter van Dongen. Dessen Familie war alt eingesessen und der Handel mit allerlei Waren hatte sie reich gemacht. Der Engel ging über den Platz, öffnete die Tür und betrat das Geschäft. Dort herrschte ein lebhaftes Treiben. Für mich bitte einen Kanalwein, drei Fladen Brot, einen Käse und dann an die Stiefel und die Botten da meine Größe. Dann will ich sie mal anprobieren. Der Engel wartete ab, bis weniger Kunden im Laden waren. Er ließ sich zu Herrn van Dongen führen und trug ihm sein Anliegen vor. Diesmal sprach er nur von einer Erkrankung des Weihnachtsmannes. Das mit dem Fußballspielen und dem Foul des Teufels ließ er weg. Herr van Dongen lachte auch nicht, als der Engel geendet hatte. Leider, mein Herr, ich kann euren Wunsch, den Weihnachtsmann zu vertreten, nicht erfüllen. Ihr seid durch die Gnade des Himmels und durch die Menschen, die bei euch einkaufen, reich geworden. Ihr könntet ein wenig dankbar sein. Denkt vor allem an die Kinder. Die werden sehr traurig sein, wenn in diesem Jahr der Weihnachtsmann nicht kommt. Vielleicht winkt euch einmal himmlischer Lohn für eure Hilfe. Himmlischer Lohn ist mir jederzeit willkommen. Aber als Kaufmann muss ich zunächst darauf achten, dass mir der irdische Lohn bleibt. Ihr entschuldigt mich, mein Herr, aber ihr seht selbst, das Geschäft ist wieder voller Leute. So zog der Engel weiter. Er ging zum Schuhmacher, zum Zimmermann, zum Bäcker, zum Barbier, zum Apotheker und zum Bürgermeister. Der eine sah ihn belustigt, der andere verwundert, der nächste mit Bedauern an. Einige bedankten sich sogar für die hohe Ehre, aber keiner war bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Alle hatten Gründe, es nicht zu tun. Der Engel warf einen verzweifelten Blick zum Himmel. Vergeblich. Der Weihnachtsmann, statt zur Erde zu schauen und dem Engel zu helfen, dachte gerade darüber nach, wie er es dem Teufel beim nächsten Mal mit einem versteckten Foul heimzahlen könnte. Natürlich ohne, dass der liebe Gott es merkte. Es war inzwischen sehr dunkel geworden. Müde schritt der Engel zur Mitte des Dorfplatzes. Dort, auf der Bank, wollte er ein wenig ausruhen. Das Licht der Laterne, das vergeblich versucht hatte, die schmutzig trüben Scheiben zu durchdringen, schien eingeschlafen zu sein. So kam es, dass der Engel, als er sich setzen wollte, den alten Mann nicht wahrnahm, der bereits auf der Bank saß. Er hätte sich fast auf ihn gesetzt. Oh, entschuldigen Sie, guter Mann. Ich habe Sie bei dieser Dunkelheit nicht gesehen. Macht nichts. Ich rücke ein wenig beiseite. Der Platz reicht für uns beide. Es ist kalt hier. Auch wenn der Wind sich zur Nacht etwas zu beruhigen scheint, geht er einem immer noch durch die Glieder. Bin daran gewöhnt. Außerdem wärmen mich zwei Decken. In meinen Stiefeln steckt das Heu von meinem letzten Nachtlager. Möchtet ihr eine Decke? Der Engel bedankte sich und überlegte, ob der alte Mann lieber ungestört sein wollte. Aber plötzlich sagte der: Mein Herr, ihr solltet hier nicht so lange sitzen bleiben in der Kälte. Ihr seht mir nicht so aus, als wenn ihr ein Leben im Freien gewohnt seid. Ihr könntet krank werden. Es wäre besser, ihr geht nach Hause. Mein Zuhause ist sehr weit entfernt. Aber wo wohnt ihr? Überall und nirgends. Und es macht euch nichts aus, so zu leben, wie ihr lebt? Nein. Außerdem, wen kümmert es? Ihr seid seit Jahren der Erste, der mich danach fragt. Es schien, als ob seine Frage die Zunge des Mannes gelöst hätte. Damals, als die Spanier auf ihrem Glaubensfeldzug nach Norden zogen, als sie unseren Bauernhof abbrannten und meine Eltern und meine Geschwister zu Tode kamen, da war ich 14 Jahre alt. Ich fand bei einer Horde Soldaten Unterschlupf und zog mit ihnen. Ich tat alles für ein Stück Brot und ein warmes Lager in der Nacht. So wurde mein Magen satt, aber meine Seele wurde krank. In meinen Ohren dröhnte der harte Klang des Krieges, die Trommeln, die Schreie der Gefolterten. Heimatlos, wie ich war, zog ich mit den fremden Soldaten bis hinauf in die Niederlande. Und als sich der Graf Egmont gegen die Unterdrücker erhob, zog ich mit den Kämpfern des Grafen wieder zurück bis nach Flandern. Aber jetzt bin ich alt und werde davongejagt wie ein alter Hund. So lebe ich denn, wie ich lebe. Ich warte darauf, dass er da oben im Himmel zu mir sagt: Jetzt ist es genug. Als der Wind sich vom Pusten eine Verschnaufpause gönnte, gab die neu belebte Flamme der Laterne das Gesicht des alten Mannes für kurze Zeit frei. Der Engel sah in ein Gesicht, das vom harten Leben gezeichnet war. Die Falten waren so tief in die Haut eingegraben, wie die Furchen in die flandrischen Äcker. Das weiße Haar fiel in ungeordneten Strähnen vom Kopf zu den Schultern und ein langer Bart, ebenso weiß wie das Haupthaar, zog sich wie ein Dornengestrüpp von den hageren Wangenknochen bis hin zu einer immer noch stattlichen Brust. Und der Engel sah in zwei gütige Augen. Kommt. Kommt mit mir. Der Alte erschrak. Seid ihr von der Polizei? Ich habe doch nichts... Nein, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bitte euch nur, kommt mit mir in den nahegelegenen Gasthof. Eine warme Mahlzeit wird uns beiden gut tun. Vielleicht können wir dort auch zur Nacht bleiben. Der Wind nimmt wieder zu. Es ist doch sehr kalt hier draußen. Ihr seid sehr gütig, mein Herr. Aber wenn ich mit euch käme, so wie ich aussehe, ihr würdet weder eine warme Mahlzeit noch ein Nachtquartier bekommen. Das lasst nur meine Sorge sein. Kommt. Und so zogen die beiden zum nahegelegenen Gasthof. Der hatte einen goldenen Löwen im Wappen und war das beste Haus am Platz. Als der Wirt die beiden sah, machte er verwunderte Augen. So ein seltsames Paar war ihm noch nie begegnet. Der Engel aber flößte ihm so viel Respekt ein, dass er es nicht wagte, ihm den Wunsch nach einer warmen Mahlzeit und einem Nachtquartier abzuschlagen. Das ist sicherlich die Marotte eines reichen Herrn, durch eine gute Tat etwas für sein Seelenheil zu tun. Er soll mir die Zimmer doppelt teuer bezahlen. Dann hat er auch für mein Seelenheil was getan. Keck, sagte er. 12 Gulden pro Zimmer, mein Herr. Der Wirt war natürlich bereit, bei Widerspruch sofort mit dem Preis herunterzugehen. Aber der Engel hatte zum Geld gar kein Verhältnis. Er nahm 25 Goldstücke aus der Tasche und hieß den Wirt voranzugehen und die Zimmer aufzuschließen. Der Wirt eilte nach oben, schloss die Zimmer auf und eilte so schnell er konnte wieder nach unten. In der Küche angekommen, biss er mit seinen von einigen Lücken unterbrochenen Zähnen in eines der Goldstücke. Sie sind echt. Die Goldstücke sind echt. Ein Lächeln der Zufriedenheit zog über sein Gesicht. Er beeilte sich, das Feuer im Herd zu entfachen. Von einem guten Nachtmahl hatte der feine Herr gesprochen. Die Aussicht auf eine erneute großzügige Entlohnung versetzte ihn in Entzücken. Er konnte nicht ahnen, dass ihm ein Bote des Himmels nahe war, als er dreist sagte: Dem Himmel sei Dank für diesen Tag. Der Engel und sein Begleiter erfrischten sich auf ihren Zimmern. Der alte Mann glättete sogar sein Haar und den langen, struppigen Bart. Dann gingen beide hinunter in die Gaststube. Sie nahmen in einer Nische auf einer Eckbank Platz, die einen wuchtigen, aus Eichenholz gezimmerten Tisch umrahmte. Kaum, dass sie saßen, eilte der Wirt herbei. Er stellte eine Kanne mit Wein auf den Tisch. Eine Aufmerksamkeit des Hauses, meine Herren. Das Essen ist in wenigen Minuten fertig. Der Wirt zog sich mit zufriedener Miene in die Küche zurück. Der Engel schenkte die Becher voll und prostete dem alten Mann freundlich zu. Ich würde euch lieber mit eurem Namen ansprechen. Seid ihr bereit, ihn mir zu nennen? Wenn ihr es so wünscht. Ich heiße Nikolaus van Hogen. Aber es wäre mir schon recht, wenn ihr mich einfach Nikolaus nennen würdet. Das Van Hogen passt schon lange nicht mehr zu mir. Dem Engel gefiel die offene, bescheidene Art des Alten. Also gut, ich nenne euch Nikolaus. Zum Wohle, Nikolaus. Der Wein war vorzüglich. Zum Wohl. Der Alte fragte nicht nach dem Namen seines Gastgebers. Wozu auch? Einen so feinen Herrn würde er nie wieder treffen. Der Engel schenkte die Becher noch einmal voll. Dann trug er dem Alten sein Anliegen vor. Zur Freude des Engels lachte der Alte nicht darüber. Er war sehr nachdenklich, als er sagte: Ein Weihnachten ohne Weihnachtsmann. Nein, das geht wirklich nicht. Obwohl ich schon viele Jahre nicht mehr in einer warmen Stube unter einem festlich geschmückten Tannenbaum gesessen habe, so habe ich doch oft am heiligen Abend von draußen in die Fenster geschaut. Ich habe gesehen, wie glücklich die Menschen über die Gaben waren, die da so schön verpackt unter dem Baum lagen. Und wenn erst die Kinder in die Stube stürzten und sich vor Freude kaum fassen konnten, wenn sie das heiß ersehnte Geschenk in den Händen hielten, das sie beim Weihnachtsmann bestellt hatten. Ja, dann habe ich an meine eigene Kindheit gedacht. Ich habe mir oft gewünscht, ich könnte in die Augen eigener Kinder blicken. Ihr könnt in viele Kinderaugen blicken, wenn ihr bereit seid, den Weihnachtsmann zu vertreten. Der alte Mann dachte nach. Ich würde euch gerne helfen, aber ich glaube, ich bin einfach zu alt für eine solche Aufgabe. Zu alt, sagt ihr? Wisst ihr, wie alt der Weihnachtsmann ist? Er wird sicher schon sehr, sehr alt sein. Ja. Aber der Weihnachtsmann verfügt über himmlische Kräfte. Er kann hier und da und überall zur gleichen Zeit sein. Die himmlischen Kräfte könnten wir euch ausnahmsweise für den heiligen Abend verleihen. Und wer bringt den Schlitten vom Himmel zur Erde? Mir würden die Pferde durchgehen. Die Geschenke würden bei der rasenden Fahrt vom Schlitten fallen und wie Sternschnuppen durch das Weltall purzeln. Auf der Erde würden sie nie ankommen. Wenn wir die Geschenke vom Himmel zur Erde transportieren würden und sie hier für euch bereitstellen, wäret ihr dann dazu bereit, die Aufgabe zu übernehmen? Ihr habt auf alles eine gute Antwort. Aber eines habt ihr nicht bedacht. Ich müsste doch mit den Menschen sprechen. Ich müsste mir die Weihnachtsgedichte der Kinder anhören. Ich müsste ihnen helfen, wenn sie sich vor Aufregung im Text verhaspeln. Ich müsste sie loben, wenn sie ihre Sache gut gemacht haben. Ich habe aber schon seit Jahren höchstens mal ja oder nein gesagt oder ein Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie mich fortgejagt haben. Nein, ich glaube doch nicht, dass ich... Ich kann mir vorstellen, wie euch jetzt zumute ist. Aber bedenkt, es liegt an euch, ob es dieses Jahr ein richtiges Weihnachten gibt oder nicht. Es sind nur noch 3 Wochen bis zum Fest. Der alte Mann zögerte. Er kratzte sich die Stirn, als ob ihm das Erleuchtung bringen würde. Schließlich sagte er: Wenn ich es vorher wenigstens mal probieren könnte. Ich müsste mal ein paar Geschenke verteilen, ein paar Worte mit den Menschen sprechen. Das lässt sich machen, Nikolaus. Aber der alte Mann blieb hartnäckig. Wir haben doch gar keine Geschenke hier. Der Engel war entschlossen, zum Ziel zu kommen. Er schnippte 3-mal mit Daumen und Zeigefinger und plötzlich stand ein mit Geschenken prall gefüllter Sack vor ihnen auf der Bank. Ein Hampelmann, der schon zu drei Viertel aus dem Sack herausgeschaut hatte, fiel dem alten Mann direkt in den Schoß und lachte ihn an. Und wie steht es mit dem roten Mantel und der Zipfelmütze? Der Engel schnippte wieder mit den Fingern. Und Sekunden später waren auch der Mantel und die Zipfelmütze da. Jetzt fehlen nur noch die Stiefel. Der Engel schnippte diesmal mit den Fingern beider Hände. Und Sekunden später standen die Stiefel da. Sie waren schwarz, auf Hochglanz poliert und passten genau. Von so viel Wundern überwältigt, fragte der Alte: Wann soll ich anfangen? Gleich morgen. Am besten ist es, ihr beginnt am späten Nachmittag, wenn die Eltern und Kinder im Hause sind. Ja. Und wenn sie euch fragen, warum ihr denn schon am 5. Dezember mit den Weihnachtsgeschenken kommt, ja, dann sagt ihr, der Wind hätte die himmlische Geschenkekartei durcheinander gebracht. Der Wind? Der Wind. Ihr müsstet nachfragen, ob die Geschenke, die ihr im Sack habt, auch die richtigen sind, die sich die Erwachsenen und die Kinder beim Weihnachtsmann bestellt hätten. Ja. Wird euch das bestätigt, dann lasst ihr die Sachen einfach da. Ja. Ihr bittet darum, sie bis Weihnachten aufzubewahren und sie erst dann auszupacken. Ja. So wird niemand mit euch schimpfen. Denn wer schimpft schon über Geschenke, auch wenn sie mal zu früh kommen? Ihr lernt, wie man mit den Eltern und Kindern umgeht. Ihr bekommt darin Sicherheit. Gut. Ihr seid doch aber immer in der Nähe. Der Engel versuchte, den Alten zu beruhigen. Ja, ich muss für einen Tag noch etwas anderes erledigen. Ich werde aber so schnell ich kann wieder bei euch sein. Der alte Mann nahm das seufzend zur Kenntnis. Nun gut. Ich will alles so tun, wie ihr es mir aufgetragen habt. Aber seid mir nicht böse, wenn ich versagen sollte. Niemand wird euch böse sein. Ich bin froh, dass ihr es versuchen wollt. Mit Behagen aßen beide nun das gut schmeckende Nachtmahl, das der Wirt bereitet hatte. Und nachdem sie auch die zweite Kanne Wein bis zum letzten Tropfen geleert hatten, gingen sie auf ihre Zimmer und schliefen zufrieden ein. Als der alte Mann am anderen Tag erwachte, schien schon das Licht der Mittagssonne durch die Fenster. Er hatte viel zu lange geschlafen. Der Wein hatte seine Wirkung getan. Rasch ging er zum Zimmer des Fremden. Er klopfte vergeblich an. Als er eintrat, die Tür war nicht verschlossen, sah er, dass der seltsame Fremde abgereist war. Auf dem Nachttisch fand er eine Nachricht. Viel Glück, lieber Nikolaus. Bin wie versprochen so schnell wie möglich zurück. Vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Nein, das geht nicht. Versprochen ist versprochen. Und als er den mit Geschenken gefüllten Sack, den roten Mantel und die blank geputzten schwarzen Stiefel vor sich sah, da wusste er, dass für Zweifel kein Platz mehr war. Er überlegte. Das Beste ist, wenn ich mir hier noch eine Ansprache einübe. Nein, eigentlich nicht nur eine. Denn mal wird mir ein Vater öffnen, mal eine Mutter, mal ein Kind. Vielleicht auch eine Oma, ein Opa, eine Tante und in Fallenhäusern sogar ein Diener oder ein Dienstmädchen. Das sind ja schon... Der alte Mann war völlig verwirrt, als er die Möglichkeiten überdachte. Er wurde sofort wieder mutlos, dann wieder fest entschlossen. Schließlich begann er zu üben. Meine lieben Kinder. Meine lieben Kinder. Mein lieber Herr Kater, ich wollte sagen Vater, mein Herr Vater. Und so verwechselte er alles. Statt der Mutter stellte er sich der Butter vor. Und von der Oma bis zum Koma und dem Sofa statt dem Opa gab es nichts, was er in seiner Aufregung nicht durcheinander brachte. Er beschloss daher, sich an den Tisch zu setzen und seine Ansprachen aufzuschreiben. Aber bald stellte er fest, dass er das Schreiben noch weniger gewohnt war als das Reden. So vergingen die Stunden. Als er einen Blick aus dem Fenster warf, sah er, dass die Strahlen der Sonne schwächer und die Schatten länger geworden waren. Es war nicht mehr der Nachmittag, sondern bereits der anbrechende Abend des Tages. Der alte Mann kämpfte noch einmal mit dem Gedanken, sich im Schutze der Dunkelheit davonzumachen. Aber dann wusste er endgültig, dass er das dem Fremden, der so gütig zu ihm gewesen war, nicht antun konnte. Er zog den roten Mantel an, steckte die Füße in die langen schwarzen Stiefel und setzte die Zipfelmütze auf. Dann nahm er das Papier an sich, darauf standen ja, wenn auch etwas durcheinander, seine Reden und schulterte den mit Geschenken prall gefüllten Sack. Er verließ an dem sprachlos staunenden Wirt vorbei den goldenen Löwen. So schnell er konnte, steuerte er das erste erleuchtete Haus am äußersten Rand des Ortes an. Immer wieder murmelte er seine nunmehr total verwirrten Ansprachen vor sich hin. Oma, liebe Butter, liebe Mutter. Endlich hatte er das Haus erreicht. Doch als er gerade den Türklopfer betätigen wollte, sah er, wie das Licht im Hause erlosch. Er war verzweifelt. Ich bin zu spät gekommen. Was soll ich jetzt tun? Die Adresse stimmt. Meine Ansprache kann ich fast auswendig. Aber was passiert, wenn ich jetzt anklopfe? Die Menschen werden sich erschrecken. Zumindest werden sie verärgert sein. Sie werden vielleicht sogar den Hund auf mich hetzen. Der alte Mann war unschlüssig. Er blickte sich um und sah, dass im nächsten Haus, vielleicht nur 20 Meter entfernt, das Licht noch brannte. So schnell er konnte, machte er eine Kehrtwendung, um rechtzeitig zum nächsten Haus zu gelangen. Aber da es sehr dunkel war, stieß er gegen mehrere Gegenstände, die am Boden vor der Eingangstür lagen und die er vorher nicht bemerkt hatte. Als er seine Augen anstrengte, um die Gegenstände besser zu erkennen, sah er, dass es Schuhe, Stiefel und Bodden waren. Die stellt man auf dem Lande meistens vor die Tür, um den Fußboden im Hause nicht zu beschmutzen. Und da kam dem alten Mann ein Gedanke. Die Schuhe, die Stiefel, die Bodden. Ja, da werde ich die Geschenke reinlegen. Da sind sie vorm Wind geschützt. Und wenn die Eltern am kommenden Morgen zur Arbeit und die Kinder zur Schule gehen, dann werden sie die Geschenke finden. So brauche ich mit keinem zu sprechen. So muss ich nicht fürchten, mich mit meiner Ansprache zu blamieren. Und ich habe doch mein Versprechen gehalten, die Geschenke zu verteilen. Und so tat es der alte Mann auch. Er legte die Geschenke in die Stiefel, Bodden und Schuhe, die vor der Tür standen. Er achtete darauf, dass er keinen Lärm machte, damit niemand wach wurde. Und zur Sicherheit, falls der fremde Herr später doch einmal im Ort nachfragen sollte, ob denn die Leute wüssten, wer ihnen die Geschenke gebracht hatte, legte er in die Schuhe, in die Stiefel und in die Bodden einen Zettel. Darauf stand, mit zittriger Hand geschrieben, der Nikolaus war hier. Und da er Nikolaus hieß, war es auch die reine Wahrheit. Und so eilte er, so schnell ihn seine alten Füße trugen, von Haus zu Haus, bis der Sack leer war. Das letzte Geschenk, den Hampelmann, der ihn so lange begleitet hatte, steckte er in einen kleinen Stiefel. Er winkte dem alten Mann noch einmal freundlich zu, als der das letzte Haus verließ. Das Licht der Sterne war blasser geworden. Der Mond war im Begriff, schlafen zu gehen. Und die Sonne reckte schon hinter dem Horizont die Arme, um sich darauf vorzubereiten, in Kürze den kommenden Tag vom Mantel der Nacht zu befreien. Der alte Mann gähnte. Jetzt bin ich müde. Aber ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich habe alle Geschenke verteilt. Der alte Mann begab sich zu der Bank auf dem großen Platz, um sich von der nächtlichen Anstrengung auszuruhen. Es dauerte nicht lange, dann war er eingeschlafen. eingeschlafen, in seinem weiten roten Mantel, den langen schwarzen Stiefeln und der tief ins Gesicht gezogenen Zipfelmütze. Langsam entglitt der Sack seinen Händen. Die übrig gebliebenen Zettel mit den Worten »Der Nikolaus war hier« ließen sich vom aufkommenden Wind wie Schneeflocken über den Platz tragen. Mit dem Wind war auch der Engel zurückgekommen. Er stand vor der Bank und sah den alten Mann freundlich an. Da sitzt du nun, du lieber alter Nikolaus. Wie ich sehe, hast du alle Geschenke verteilt. Der Sack ist leer. Du hast dein Wort gehalten. Du, der Ärmste von allen, hast nicht nach Dank oder Belohnung gefragt. Es hat dir genügt, dass ich gesagt habe, die Menschen und besonders die Kinder würden sehr traurig sein, wenn dieses Mal zum Christfest der Weihnachtsmann nicht käme. Du hast alles getan, um das zu verhindern, weil du die Menschen liebst. Und jetzt ruhst du dich aus. Ich habe erfahren, dass der Weihnachtsmann inzwischen wieder gesund geworden ist. Er kann also jetzt wieder selbst zur Erde fahren, um die Menschen zu erfreuen. Aber er hat mir aufgetragen, dich für deine Mühen reichlich zu belohnen. Komm, wach auf, Nikolaus. Komm, wach auf. Aber als der Engel den alten Mann vorsichtig anstieß, um ihn zu wecken, da sah er, wie dessen Kopf langsam zur Seite fiel. Der Engel erkannte, dass das Leben aus ihm gewichen war. Die Aufregungen des Tages und die Anstrengungen in der Nacht waren für ihn doch wohl zu viel gewesen. Aber in seinem Gesicht, das noch immer in der leicht verrutschten Zipfelmütze steckte, lag nicht der Schrecken des Todes, sondern ein Lächeln der Zufriedenheit. Ein Lächeln voller Liebe und Güte. Als der Morgen dämmerte, nahm ihn der Engel sanft in seine Arme und trug ihn mit sich fort. Dahin, wo die Engel wohnen. Dahin, wo die Wolken noch immer voll beladen mit Geschenken standen. Und wo der alte Nikolaus nie mehr würde hungern und frieren müssen. Was sich am Morgen des 6. Dezember in dem kleinen Ort in Flandern abspielte, das, liebe Freunde, könnt ihr euch kaum vorstellen. Zuerst ging Jan, der Sohn des Zimmermanns, vor die Tür. Er wollte wie immer im Dezember nachschauen, ob schon Schnee gefallen war. Und als die Mama und der Papa kamen und auch die Oma vom Geschrei erwacht, so schnell sie nur konnte, herbeieilte, da fanden auch sie etwas Schönes in ihren Schuhen, Stiefeln und Bodden. Und auch sie lasen verwundert die Nachricht, der Nikolaus war hier. Und sie konnten sich keinen Reim darauf machen. Und so wie es beim Zimmermann geschah, geschah es in vielen Häusern des Ortes. Und je mehr Menschen zu dieser frühen Stunde die Türen öffneten, je mehr Menschen staunend vor ihren Schuhen, Stiefeln und Bodden standen, desto lauter klang es durch den Ort. Der Nikolaus war hier! Der Nikolaus war hier! Schließlich riefen so viele Menschen, der Nikolaus war hier, dass es wie ein Chor klang. Und der Chor wurde so laut, dass der Wind, der sich noch einmal schlafen gelegt hatte, hinter dem Deich hochschreckte. Der Nikolaus war hier! Er konnte es einfach nicht leiden, wenn jemand lauter war als er. Sofort blies er die Backen auf. Schließlich blies er so stark, dass er den Freudenruf der Menschen ohne seine Absicht über die ganze Stadt und über ganz Flandern trug. Es war schließlich kein Wunder, dass die Stimmen bis zum Himmel drangen. Und das hörte auch der Weihnachtsmann, der schon wieder ganz vorsichtig gegen einen Fußball trat, der aus einem Geschenkesack herausgefallen war. So hat das Faul des Teufels am Ende doch noch sein Gutes gehabt. Ich habe für alle Fälle einen Stellvertreter gefunden. Man kann nie wissen, ob ich ihn nicht doch noch einmal brauche. Weil ich doch so gerne Fußball spiele. Und dann summte auch der Weihnachtsmann, nachdem er es nicht lassen konnte, den Ball mit einem gewaltigen Pass in den Himmel zu schlagen, sodass die Menschen dachten, ein Meteor wäre vorübergeflogen. Ganz zufrieden vor sich hin. Der Nikolaus, der war hier. Der Nikolaus war hier. Ein Engel in Flandern von Sven Björnsson. Es sprachen Der Nikolaus war hier. Sascha X. Jawohl, Weihnachtsmann. Torben Kessler. Liebe Rinder, Kinder. Horst Mendroch. Rolf Schult. Eine wirklich köstliche Geschichte. Walter Gontermann. Die Goldstücke sind echt. Heinz Baumeister. Ihr entschuldigt mich, mein Herr. Sven Björnsson. Und viele andere. Der Nikolaus war hier. Musik George Alexander und Andy Miles. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Anne Efferts. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Regie Annelie Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003.